or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Mit der November-Ausgabe bei Radio Z auf der 95,8. Und als Intro habt ihr gerade den Song I Hate Hate von Reagan Youth gehört. Ich bin gerade nur ein bisschen irritiert, weil ich mich selber nicht höre, aber ich glaube, ihr hört mich. Dann ist alles okay. Hoffe ich zumindest. Kann mir ja mal jemand schreiben, bitte. Genau, also das war I Hate Hate von Reagan Youth. Von ihrer LP Youth Anthems for the New Order von 84. Reagan Youth haben wir bestimmt auf jeden Fall irgendwann hier schon mal gespielt. Es war eine politische Anarcho-Peace-Punk-Band aus New York, die mit ihren oft sarkastischen Texten auf jeden Fall wichtig für viele weitere nachfolgende Bands waren. Und wir bleiben heute auch mal in New York, allerdings ein paar Jahre später. 1987 hat sich in New York die Band Life's Blood gegründet und wie Reagan Youth auch haben die zum Beispiel oft im CBGBs beim Sunday Martini gespielt, wo zu der Zeit Hardcore-Bands gespielt haben und hauptsächlich gab es eine 7-Inch Defiance, die kam 88 auf Combined Effort Records raus und dann noch eine Split mit Sticks and Stones. Ein paar Sampler-Songs und ein Demo-Tape und Prank Records hat 2017 alle Songs von Life's Blood auf der Hardcore AD 1988 Compilation rausgebracht und die habe ich heute mal mitgebracht. Und von Life's Blood hört ihr jetzt Never Make a Change. Der geht so. Yeah! Das waren Love's Blood mit dem Song Never Make a Change von ihrer Defiance 7 Inch. Und wir bleiben beim New York Hardcore, beim guten New York Hardcore. Der Gitarrist und der Bassist von Love's Blood haben, nachdem es Love's Blood nur so knapp über ein Jahr gab, 1989 dann eine neue Band gegründet, und zwar Born Against. Born Against gab es dann von 89 bis 93. Die haben eine EP, eine 10-Inch und mehrere 7-Inches und Splits rausgebracht. Das ist jetzt nicht der New York Hardcore, an den vermutlich einige von euch denken, wenn sie den Begriff New York Hardcore hören. Und auch, ja, die Band ist auch generell untypisch für alles Mögliche. Super heavy, mega intensiv, abgefahrene Gitarre. Bitter sarkastische Texte und ein krasser Gesang. Ich habe jetzt mal die 9 Patriotic Hymns for Children EP von 91 mitgebracht. Rausgekommen damals auf dem bandeigenen Label Wormiform Records. Und es gibt Songs zwischen 57 Sekunden und aber auch ewig lange Songs, 4 Minuten 48. Und beim Titel 9 Patriotic Hymns. Alles gut. Okay. Beim Titel 9 Patriotic Hymns musste ich eben auch auf jeden Fall an die Youth Anthems for a New Order von Reagan Youth denken. Und ihr hört jetzt mal von der LP den zweiten Song, Shroud. We'll be right back. waren Born Against mit dem Song Shroud von ihrer Non-Patriotic Hymns for Children LP. Beide Bands, also sowohl Lives Blood als auch Born Against, haben einen Song auf dem... Ah, jetzt höre ich mich auch endlich selber. Okay, jetzt ist es ein bisschen weniger irritierend hier. Die haben beide einen Song auf einem Sampler, Murders Among Us, der 1990 auf Vermiform rausgekommen ist. Und außer den zwei gerade genannten Bands sind dann noch Absolution und Nausea mit drauf. Das ist ein cooler kleiner Sampler. Und ja, mit vier New York Hardcore Songs, die kein New York Hardcore sind. Und damit dazwischendurch noch was anderes mit dabei ist, hören wir jetzt tatsächlich von dem Sampler den Nausea Song noch ein bisschen Crust. Der Song heißt Electrodes. Wie betont man das denn? Electrodes? Electrodes? Electrodes. Electrodes. Glaube ich. I don't know. Elektroden. Nausea. Der geht so. Das waren Nausea mit dem Song Electrodes, wie auch immer man es wirklich ausspricht. Wir haben gerade mehrere Varianten durch und haben uns darauf geeinigt, dass es sowieso regional unterschiedlich ausgesprochen wird und es deswegen vollkommen egal ist. Es wird mir trotzdem noch den Rest vom Abend wahrscheinlich im Kopf rumspuken. Nausea gab es von 85 bis 92. Es gibt eine EP Extinction, die sollte man sich mal anhören, und noch zwei EPs. Und haben eben Cross-Hardcore-Punk gespielt, waren auf jeden Fall beeinflusst von UK-Bands wie Discharge, Amoebix, aber auch Crass, und haben dann selbst wiederum sehr viele Bands beeinflusst. Dann geht's noch ein bisschen weiter. Die vorhin schon erwähnten Sunday Martinis im CBGBs, die wurden nämlich irgendwann 89 wegen zu heftiger Gewalt bei den Shows beendet, nach so 6-7 Jahren oder so. Und weiter ging es dann jeden Samstag mit Hardcore-Shows in New York im ABC No Rio. Stell dir das vor, jeden Samstag Shows. Toll. Und das ABC No Rio war ein linksalternatives Kulturzentrum, und da gab es den Ansatz, zumindest an Konzerte ohne Gewaltverherrlichung, wie es beim typischen New York Hardcore zum Großteil war, durchzuführen. Und neben Bands wie Born Against, die wir vorhin schon gehört haben, gab es da auch noch weitere Bands, die musikalisch dann auch wieder relativ einflussreich für spätere Sachen waren, und die harten, wütenden Hardcore gespielt haben. Und da habe ich jetzt noch was dabei, nämlich Rorschach. Rorschach war nicht direkt aus New York, die Band selber war aus New Jersey, gab es von 89 bis 93, also alles gerade, was wir so hören, irgendwie so im selben Zeitraum. Schneller vom Metal beeinflusster Hardcore, dissonant und auch sehr intensiv. Und von Sam McPheeters, dem Sänger von Born Against, gibt es eine Liste mit allen Born Against-Shows, die jemals stattgefunden haben. Es waren 220 Stück, und die haben super oft mit Rorschach zusammengespielt. Und von der ersten LP, Remain the Date von Rorschach, die 90 auf Vermiform Records, also wieder dasselbe Label auch, erschienen ist, hört ihr jetzt den Song Lightning Strikes Twice mit einem Sample aus der Twilight Zone am Anfang. Das geht so. All the Dachaus must remain standing. The Dachaus, the Belsens, the Buchenwalds, the Auschwitzes. All of them. They must remain standing because they are a monument to a moment in time when some men decided to turn the earth into a graveyard. Into it they shoveled all of their reason, their logic, their knowledge, but worst of all, their conscience. Immer noch DIY or Die auf der 95,8. Moment. Und das waren Rorschach mit dem Song Lightning Strikes Twice. Eine Band habe ich noch mit dabei, eine weitere Band aus diesem Umfeld waren Citizens Arrest. Citizens Arrest waren direkt aus New York, die gab es von 88 bis 91 und haben eine LP und zwei EPs rausgebracht, und es ist auch derbe schneller Hardcore-Punk mit teilweise Power-Violence-Einflüssen, und ihr hört jetzt mal von der Light and Darkness EP, die 90 auf Wardance rauskam, den Song Surf and Protect. Mhm. Waren Citizens Arrest mit Surf and Protect und jetzt macht Andi weiter. Mit was fängst du denn an? Wir hatten jetzt ja gerade sehr viel New York Hardcore, jetzt geht's weiter mit California Hardcore, mehr oder weniger Hardcore, auch ein bisschen Punkrock aus Kalifornien und zwar ich starte mit einem Sampler mit dem Namen Who Cares. Ein sehr in der Punk, California-Punk-Geschichte irgendwie untergegangener, übersehener Sampler, der auch bisher nie wieder veröffentlicht wurde, jetzt aber von brandneu von Puke and Vomit wieder veröffentlicht wurde. Puke and Vomit, ein Label aus Anaheim, Kalifornien, was wir hier schon öfters vorgestellt haben und was gerade wirklich Platten am laufenden Band raushaut und ganz viel untergegangenen, unbekannten Punk, Hardcore, international, schon mit Schwerpunkt auch viel Kalifornien, aber auch Bands aus Europa und Asien veröffentlicht und wieder zugänglich macht. Das finden wir super. Ihr, die uns regelmäßig zuhören, wissen, dass wir das super finden. Genau. Der Sample, den ich jetzt dabei habe, ist im Original 1981 erschienen und beinhaltet 6 Bands aus der Los Angeles Orange County Area. Und es sind bis auf Chiefs und Shattered Face eigentlich nur unbekannte Bands, die sonst auch meines Wissens vielleicht ein Demo noch rausgebracht haben, aber teilweise auch echt nur auf diesem Sampler vertreten sind. Das Erstaunliche ist aber, dass es ein absolutes California-Hit-Gewitter ist. Also ich musste mir wirklich lange überlegen, welche Songs ich da auflege, weil es wirklich so gut ist. Jeder Song klingt wie Punk und Hardcore aus Kalifornien klingen sollte. Also wirklich sehr, sehr cooler Sampler. Also wer sich für den Sound begeistert, kommt an diesen Sampler eigentlich fast nicht rum. Ich mache hier schon wieder die totale Werbung. Ja, ich bin wirklich sehr begeistert und ich erzähle auch gleich noch mehr. Ich starte jetzt mal mit The Chiefs, eine Hollywood-Band, die auch sogar, die hatten sogar eine 7-Inch auch nochmal veröffentlicht und einige Sampler-Beiträge. Und ihr hört den Song No Justice von Chiefs auf dem von dem Who Cares Sampler. Jawohl, das waren Chiefs mit No Justice von dem Who Cares Sampler von 1981. Ein Sampler, der jetzt auf Puke and Vomit wieder veröffentlicht wurde, mit 6 Bands aus Südkalifornien. Neben den Chiefs sind auch noch vertreten Shattered Faith, Civil Disobedience, Political Crap, AKA und Suspects. Die meisten Bands sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehr untergegangen und eigentlich auch exklusiv auf diesem Sampler vertreten. Die nächste Band ist eine davon, die ich euch vorstellen möchte, und zwar sind es Suspects. Und ihr hört den Song Hollywood Nightmare, ein richtig cooler California Hardcore-Punk-Song. Suspects. Hier ist DIY or Die, die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Und das waren Suspects aus Südkalifornien. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob aus LA oder OC. Egal, der Song geht auf jeden Fall um Hollywood und heißt Hollywood Nightmare und ist auf dem coolen Sampler Who Cares auf Puke and Vomit. Ich habe noch zwei Songs von diesem Sampler ausgesucht. Den nächsten Song ist von einer Band, die hat außer diesen 3 Songs auf dem Sampler nichts weiter veröffentlicht, aber der Sänger ist danach noch zu einer Punk-Berühmtheit geworden, der Sänger von Political Crap, so heißt die Band, Duane Peters, hat dann später auch noch bei den US Bombs gesungen und auch bei einigen anderen so lala Street-Punk-Bands, also ich bin kein so Duane Peters-Fan, ich glaube, das ist auch ein bisschen Debberle, um es mal so zu sagen. Aber er ist auch eine Skate-Legende, muss man sagen. Also der hat ja auch einige Tricks damals erfunden. Meines Wissens den Indie-Grab. Wahrscheinlich hören jetzt Skater und Skaterinnen zu und denken sich, was labert der für Mist. Aber ich bin ja auch Skate-Punk gewesen. Ich habe, denke ich, damals war ich Skaten. In den Nullern. Ja, auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall eine richtige Skatepunk-Band und die klingt eigentlich auch so, wie eine kalifornische Skatepunk-Band klingen sollte. Und den Song, den ich ausgesucht habe, habt ihr es hier sogar schon mal gehört, der ist nämlich auf dem Electrocute Your Cock oder so ähnlich, so ein komischer Sampler, den ich hier mal dabei hatte. da habe ich den schon mal gespielt, aber der Song ist so gut, dass wir ihn nochmal hören. Der Song dauert auch eh nur so knapp eine Minute und ist einfach perfekter California Hardcore Punk. Ihr hört Political Crap mit Slow Death. Cause it's too far gone. I love death, I love death. I'm already out of the marathon. 1991 and I'm running out of time. If it can't see the answer, then I'll be one of them. God tells me that I'm wrong. Death has to be far gone, man. Death, fun, slow death. March out, well, you can have my time. With you, my world, we'll be out when I'm gone. Ja, das war California Punk von Political Crap mit Slow Death. Bevor ich zum letzten Song von diesem Sampler komme, möchte ich nochmal darauf hinweisen, Puke and Vomit hat den rausgebracht. Sehr coole Sache. Im Original 81 erschienen. Coole Zusammenstellung. Und der letzte Song ist von der Band, die wahrscheinlich auf dem Sampler am bekanntesten ist, Shattered Faith. Die hatten auch eine Single auf Poshboy und auch ein Album, also die haben ein bisschen mehr rausgebracht. Und da habe ich den Song I Love America ausgesucht, ein super düsterer, zynischer Amerika-Song. Also ist natürlich sehr, sehr ironisch gemeint, der Songtitel. Und den Song gibt es auch in einer anderen Version auf der Poshboy-Single. Ich finde die Version auf dem Sampler aber auch sehr cool, weil sie sehr dirty und böse klingt. Ihr hört jetzt zum Abschluss Shattered Faith von diesem tollen Sampler und danach geht's weiter mit noch mehr aus Kalifornien. Jetzt aber erstmal Shattered Faith mit I Love America. Das war Shattered Faith mit I Love America von dem Who Cares Sampler auf Puke and Vomit wieder veröffentlicht. Und es geht sogar weiter mit Puke and Vomit. Ich habe noch eine Platte von diesem coolen Label mitgebracht, von einer ebenfalls sehr, sehr untergegangenen, unbeachteten California Hardcore Band. Wir verlassen Südkalifornien und gehen in die Bay Area, genau genommen nach San Jose. Und da kamen Ripsy her, eine Band, die auch in den 80ern immer auf vielen Konzerten vertreten war, also mit eigentlich allen möglichen Bands zusammengespielt hat, aber nie wirklich was veröffentlicht hat in der damaligen Zeit. Also sie sind auf ein paar Samplern vertreten, aber haben nie eine eigene 7-Inch oder LP in der Zeit veröffentlicht. Es gibt aber Sessions dieser spannenden Hardcore-Punk-Band. Und zwar wurden die jetzt auf Puke and Vomit wieder veröffentlicht unter dem Titel Ripsy 81 till 84, 29 Tracks of South Bay Punk. Und da findet ihr drei Sessions von dieser Band. Mir gefällt die erste Session von 1981 am besten. Es ist schon auch teilweise ganz schön chaotisch. Die erste Session ist, also vom Sound her, die erste Session ist noch etwas klassischer, der Hardcore-Punk. Bei den anderen Sessions wird es dann teilweise auch etwas noisig. Also auf jeden Fall spannend, wenn man sich für US-Hardcore-Punk interessiert, kann man sich das besorgen und reinziehen. Ich habe zwei Songs ausgesucht von dieser Session von 1981, die ihr gleich hintereinander hören werdet. Einmal Cyanide Pill und Invasion. Und diese beiden Songs findet ihr auf dieser Compilation von Ripsy 81 bis 84 auf Puke and Vomit. Let's go! Jawohl, das waren Ripsy aus San Jose, Nordkalifornien, also Bay Area, mit den Songs Invasion und Cyanide oder Cyanide? Cyanide Pill. Und die beiden Songs findet ihr auf der Compilation dieser Band Ripsy 81 till 84, 29 Tracks of South Bay Punk auf Puke and Vomit. Also coole was, Zusammenstellung. Weiß man, was Ripsy heißt? Das weiß ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, was Ripsy heißt. Okay. Ich habe sie, teilweise werden sie auch, auf der Platte werden sie mit Z geschrieben, manchmal wurden sie aber auch mit S geschrieben und das ist eine perfekte Überleitung zu dem, was ich jetzt dabei habe, nämlich einen Sampler, wo auch Ripsy drauf sind und den werden sie aber mit S geschrieben und das ist der Sampler, einer der, wie ich finde, legendären amerikanischen Hardcore-Punk-Sampler Not So Quiet on the Western Front von 1982. damals erschienen auf Alternative Tentacles und Maximum Rock'n'Roll. Und das war nicht nur eine Dokumentation der Nordkalifornien und auch Nord-Nevada-Szene, beziehungsweise auch Süd-Nevada, ist ja sogar auch Las Vegas-Bands dabei. Ich korrigiere mich, also Nevada und Nordkalifornien. Wenn die Leute im Publikum hören würden, wie ich hier rumfuchteln würde, sehen würden, wie ich hier rumfuchteln würde. Egal, auf jeden Fall, ein legendärer Sampler. Er war nicht nur eine Dokumentation dieser Regionen des Westens von Amerika, sondern auch der Startschuss des Maximum Rock'n'Roll Fanzines, dem wahrscheinlich wichtigsten oder einem der wichtigsten Punk-Fanzines der damaligen Zeit und auch bis zur Neuzeit. Und dieser Sampler war quasi die Nullnummer dieses Fanzines. Also dem Sampler liegt auch das, zwar nicht die erste Ausgabe, aber so die Ausgabe 0,5, wenn man so möchte, bei, wo sich alle Bands vorstellen, die auf dem Sampler vertreten sind, aber auch schon ein paar Essays über Punk in Amerika und. Also ganz wichtiger Sampler. Es sind auch ganz viele mega bekannte Ami-Punk-Bands der damaligen Zeit darauf vertreten. Dead Kennedys, 7 Seconds, MDC, Crucifix, MIA, Flipper. Also es ist schon wirklich die Creme de la Creme des Nordkalifornien und Nevada-Punk. Aber es sind eben auch Ripsy drauf, weswegen ich das war für mich die Brücke, den mitzubringen. Und als ich an Ripsy dachte, habe ich mir gedacht, wow, auf dem Sampler sind ja auch noch ganz viele andere mega starke Bands drauf, die wirklich fast ausschließlich nur auf diesem Sampler veröffentlicht haben. Vielleicht noch eine Demo rausgebracht haben oder nochmal ein Song auf einem anderen Sampler, aber nie eine eigene 7-Inch oder geschweige denn ein Album. Und deshalb habe ich mir jetzt ein paar Songs ausgesucht von diesem Sampler, von Bands, die wirklich untergegangen sind und außer diesem Sampler nichts veröffentlicht haben. Ich starte gleich mit dem Opener Intensified Chaos aus Berkeley. Der Song heißt auch Intensified Chaos. Und die haben außer diesem Song nur ein Demo-Tape veröffentlicht. Und danach geht's weiter mit Bands, die ich euch danach noch nenne, welche es waren. Aber jetzt gibt's erstmal jede Menge Musik, tollen Nordkalifornien und Nevada Hardcore-Punk, alles auf diesem Not So Quiet on the Western Front Sampler. Und jetzt geht's los mit Intensified Chaos. Chaos. Yeah. One, two, three, four. Understand. Cause it's all like a lie, you turn around and fall down. It's all from the Kaise. Bring out! first gang is on your TV. Say what you want, cause we don't believe it. Fuck your rules of conformity. We're marching towards our evidence free. We don't fight ill amongst ourselves. Stand together, we share your wealth. Break out, fuck the system. You're not allowed. Break out, because we're all behind you. Free. Ja, yeah, das war jetzt einiges an Hardcore-Punk aus Nordkalifornien und Nevada. Alles Songs von dem 1982er-Sampler Not So Quiet on the Western Front auf Alternative Tentacles und Maximum Rock'n'Roll. Und ich sage jetzt nochmal, was wir für Songs gehört haben, weil das ja schon jetzt ein paar Songs waren. Gerade war, habt ihr gehört, UXB mit Breakout aus San Anselmo. Ich kann das so gut auf dem Sampler ablesen, wo auch immer San Anselmo in Kalifornien liegt. Warst du da noch nie? Da war ich noch nicht, im schönen San Anselmo. Davor habt ihr gehört Killjoy mit Rich Plastic People, Killjoy aus Palo Alto. Davor Band Nails mit No More Riots aus Millbrae. Alles unbekannte Orte. Und davor, interessant, Urban Assault aus South Lake Tahoe. Mit dem Song SLT. SLT steht auch für South Lake Tahoe. Und davor Intensified Chaos aus Berkeley mit Intensified Chaos. Und jetzt habe ich noch einen letzten Song von diesem tollen Sampler. Und dann haben wir noch Zeit, uns zu verabschieden. Ihr hört noch aus Crockett. Nur tolle Orte aus Kalifornien heute. hört ihr jetzt Naked Lady Wrestlers mit dem Song Dan with the Mellow Hair. Und dann hören wir uns nochmal live. Hey, Tim, hey, where's your good friend Wahoo Biafra? He must be out there hiding out there on Walnut Creek. Yeah, when they know what the competition's really like, they hide like little mice into their holes, don't they? Das waren die Naked Lady Wrestlers mit Dan with the Mellow Hair vom Not So Quiet on the Western Front Sampler. Und damit sind wir schon auch am Ende der Sendung und verabschieden uns. Und danke fürs Zuhören. Ja, war schön wieder mit euch. Was haben wir denn noch zum Schluss? Noch was Böses, oder? Ja, genau. Zum Schluss hören wir jetzt noch zumindest einen Teil von dem langen Born Against Song mit dem schönen Text Are You a Good Team Player? Remember, the boss is your best friend. Kill your head. Der Song heißt Welfare Fuck von Born Against von der neuen Patriotic Hymns LP. Jetzt nochmal ein kleiner Stilbruch hier. Ansonsten bis zur nächsten Sendung im, habe ich vorhin eigentlich November oder September gesagt? Ich glaube, ich habe irgendwie die Monate durchgebracht. Wir hören jetzt dann im Oktober. Wie in ja, genau. Ich habe aber, glaube ich, am Anfang vom November gesprochen. Ja, weil wir uns im August nicht gehört haben. Ach, wir hören uns nächsten Monat wieder, am vierten Montag im Monat. Danke, bis dann. Schönen Tschüss. Abend. Mama, we're processing.